Zwei begnadete Burschen. Mein Vater, mein berühmter Vater, starb 2023 mit 90. 2 Jahre vor seinem Tod bekam er eine E-Mail von einer freien Journalistin namens Ruth Crawford mit der Bitte um ein Interview. Ich las sie ihm vor, denn ich erledigte damals bereits seine gesamte private und berufliche Korrespondenz, weil er aufgehört hatte, seine elektronischen Geräte zu benutzen, erst seinen PC, dann seinen Laptop und zuletzt sein geliebtes Handy. Sein Sehvermögen blieb bis zuletzt gut, aber er behauptete, vom Display des iPhones bekomme er Kopfschmerzen. Auf dem Empfang nach seiner Beisetzung erzählte Doc Goodwin mir, Papa habe vermutlich eine Reihe von Minischlaganfällen gehabt, die zu dem letzten großen geführt hätten. Ungefähr zu der Zeit, wo er auf sein Handy verzichtete, das wäre 5 oder 6 Jahre vor seinem Tod gewesen, ging ich als Schulinspektor von Castle County in den vorgezogenen Ruhestand und begann in Vollzeit für meinen Vater zu arbeiten. Zu tun gab es reichlich. Er hatte eine Haushälterin, deren Arbeit ich jedoch nachts und an den Wochenenden übernehmen musste. Ich half ihm morgens beim Anziehen und abends beim Ausziehen. Ich kochte meistens und machte gelegentlich sauber, wenn Papa es mitten in der Nacht nicht mehr auf die Toilette geschafft hatte. Wir hatten auch einen Hausmeister, aber Jimmy Griggs ging inzwischen selbst auf die 80 zu, so dass ich das übernehmen musste, was Jimmy nicht mehr hinbekam. Vom Mulchen von Papas geliebten Blumenrabatten bis zum Hantieren mit dem Pümpel, wenn Abflüsse verstopft waren. Über betreutes Wohnen wurde nie gesprochen, obwohl Papa es sich weiß Gott hätte leisten können. Das Dutzend Mega-Bestseller, das er in 40 Jahren geschrieben hatte, hatte ihn zu einem schwer reichen Mann gemacht. Der letzte dieser fesselnden Türstopper, Donna Tartt, New York Times, war erschienen, als Papa 82 war. Er absolvierte die obligatorischen Interviews, ließ die obligatorischen Fotos von sich machen und verkündete dann, er trete in den Ruhestand. Von der Presse verabschiedete er sich liebenswürdig mit seinem charakteristischen Humor, Ron Charles, Washington Post. Zu mir sagte er, Gott sei Dank, dass der Blödsinn vorbei ist. Abgesehen von dem informellen Interview am Gartenzaun, das er Ruth Crawford gab, äußerte er sich nie wieder in den Medien. Er erhielt viele Interviewanfragen, lehnte jedoch mit der Begründung ab, er habe alles gesagt, was er zu sagen gehabt habe, darunter auch einiges, was er wohl besser für sich behalten hätte. Wenn man genügend Interviews gibt, ist es unvermeidlich, dass man in ein paar Fettnäpfchen tritt, erklärte er mir einmal. Das sind dann die Zitate, die im Gedächtnis bleiben, und je älter man wird, desto wahrscheinlicher werden sie. Trotzdem verkauften sich seine Bücher weiter, womit auch das Geschäftliche weiterging. Ich besprach mit ihm Vertragsverlängerungen, Coverentwürfe und gelegentliche Film- oder Fernsehoptionen und las pflichtbewusst die eingehenden Interviewanfragen, als er das selbst nicht mehr konnte. Er wies immer alle ab, und das galt auch für die von Ruth Crawford. »Wimmle sie mit der Standardbegründung ab, Mark. Schmeichelhafte Bitte, aber trotzdem lieber nicht.« Er zögerte jedoch, weil die Anfrage diesmal etwas anders war als sonst. Crawford wollte einen Artikel über meinen Vater und seinen lebenslänglichen Freund, David Butch Lavadier, schreiben, der bereits 2019 gestorben war. Zu seinem Begräbnis an der Westküste waren Papa und ich mit einer gecharterten Gulfstream geflogen. Papa war immer knauserig mit seinem Geld, nicht geizig, aber knauserig. Und die Riesensumme, die Hin- und Rückflug kostete, sagte viel über seine Gefühle für den Mann aus, den ich als Kind Onkel Butch genannt hatte. Diese Gefühle waren stark gewesen, obwohl die beiden Männer sich seit 10 Jahren oder noch länger nicht mehr gesehen hatten. Papa wurde gebeten, bei der Trauerfeier zu sprechen. Ich bezweifelte zunächst, dass er das tun würde. Seine Abneigung gegen öffentliches Aufsehen galt für viele Gebiete, nicht nur für Interviews. Aber er sprach tatsächlich. Er ging allerdings nicht nach vorn ans Rednerpult, sondern stand einfach nur auf seinen Gehstock gestützt da. Er war immer ein guter Redner gewesen, und daran hatte sich im Alter nichts geändert. Als Jungen sind Butch und ich vor dem Zweiten Weltkrieg in eine Zwergschule mit nur einem Klassenzimmer gegangen. Wir sind in einer Kleinstadt ohne Verkehrsampel und mit ungeteerten Straßen aufgewachsen, haben reparierte Schrottautos gefahren, Sport getrieben und später Mannschaften trainiert. Als Männer haben wir in der Stadtpolitik mitgemischt und auf der städtischen Mülldeponie für Ordnung gesorgt. Zwei ganz ähnliche Jobs, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Wir haben geangelt und gejagt, wir haben im Sommer Grasbrände gelöscht und im Winter auf den Straßen Schnee geräumt, haben dabei auch jede Menge Briefkästen umgefahren.